Die Känguru-Rebellion von Marc-Uwe Kling. Für alle, die rebellieren. Nächste Seite. Gegen die Zustände. Nächste Seite. Not-to-do-Liste. Erstens, aufgeben. Nächste Seite. Hier haben wir ein Zitat. Wer rastet, der rostet. Iron Man. Was bisher geschah? 1894 entwickelte der Schweizer Konfesseur Urs Stengeli die Kristallzuckerkruste, ein Meilenstein für flüssige Füllungen. Die Kristallzuckerkruste verhindert heute noch, dass Alkohol die Schokoladenhülle durchweicht. Sie war ein entscheidender Geniestreich auf dem Weg zur Schnapspraline. Echt wahr. Urs Stengeli und die Jahreszahl hingegen habe ich mir nur ausgedacht. Aber was spielt das noch für eine Rolle in Zeiten, in denen sich KI-Chatbots gierig durch alle Texte fräsen und in dem, was sie ausspucken, fröhlich Fakten und Fiktion vermischen? Nicht lange nach der Veröffentlichung dieses Buches werdet ihr darum auf die Frage, wer erfand die Schnapspraline, folgende Antwort bekommen. 1894 entwickelte Schweizer Konfesseur Urs Stengeli die Kristallzuckerkruste, ein Meilenstein für flüssige Füllungen. Wer also kann noch wirklich sagen, was bisher geschah? Und ist es nicht sowieso viel interessanter zu fragen, was geschieht als nächstes? Anmerkung des Kängurus. Auch eine interessante Frage ist, was gibt's zum Mittag? Die Känguru-Perspektive. Ding dong, es klingelt. Ich gehe zur Tür und öffne. Da bist du ja wieder, sage ich. Ja, sagt das Känguru, aber mach nicht gleich den Film draus. Keine Sorge, viel zu anstrengend. Das Beutetier kommt herein und wirft die Tür hinter sich zu. Im Wohnzimmer knallt es sich in die Hängematte. Und, frage ich, und was? Weltlage? Boah, murrt das Känguru, fang doch nicht so gleich mit so einem Downer an. So würdest du doch nicht dein neues Buch beginnen. Da hätten die Leute ja gleich keinen Bock mehr. Interessiert mich halt, was du darüber denkst. Was ist das Problem? Reicht eine grobe Schätzung? Klar. Das Känguru kratzt sich an der Schnauze. Dann sagt es, 4/5 Kapitalismus und 1/5 Imperialismus. Aha. Möchtest du das elaborieren? Eigentlich nicht. Wer eigentlich nicht sagt, könnte eigentlich gleich Ja sagen. Das Beutetier seufzt. Also, wenn in der Vergangenheit eine Hochkultur untergegangen ist, dann hatte recht verlässlich eine oder mehrere von 5 Katastrophen ihre Finger im Spiel. Erstens, soziale Ungleichheit. Gesellschaften, in denen die Vermögensunterschiede zu groß werden, verlieren den Zusammenhalt und können implodieren. Hammer, sage ich. Check. Gerade erst im Guardian gelesen. Die 0,001% der Überreichen der Welt haben dreimal so viel wie die ärmste Hälfte der Menschheit zusammen. Zweitens. Das regionale Klima wandelt sich mit fatalen Folgen für Flora und Fauna. Check, sage ich. Haben wir sogar auf globalem Maßstab. Drittens, disruptive neue Technologien. Check. Viertens, Seuchen. Check. Fünftens, ein militärisch hochgerüsteter Nachbar, der die Region mit Krieg überzieht. Check, sage ich. Dann schweigen wir eine Weile. Wirklich voll das Downer-Thema, sage ich schließlich. Mein neues Buch soll auf keinen Fall so anfangen. Das Känguru nickt. Und natürlich überlappen sich diese Problemfelder gegenseitig. Bla bla bla. So beschleunigt die soziale Ungleichheit und die von Big Tech forcierte Aufmerksamkeitsökonomie das Abrutschen in den Faschismus der Kriege beginnt, die die Klimakrise verschärfen, welche nicht ordentlich bekämpft wird, weil zu viele überreiche Leute ihre Kohle mit Brennstoffen machen, während ihre oligarchen Kollegen bei Big Tech fast unkontrolliert ein KI-Wettrennen veranstalten, welches für noch mehr soziale Ungleichheit sorgen wird. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Selbstverständlich spielen noch viele andere Faktoren rein, bla bla bla, aber die Triebkräfte sind halt grob geschätzt. 4/5 Kapitalismus, 1/5 Imperialismus. Können wir jetzt über was anderes reden? Wieso fragst du überhaupt? Na, die Leute drängen mich, ein neues Buch über dich zu schreiben. Was denn für Leute? Fragt das Känguru. Na so, Leute halt. Ich kenne die nicht wirklich. Machst du immer, wozu dich irgendwelche Leute drängen? Schon ab und zu, wenn ich ehrlich bin. Machen, glaube ich, alle. Ich nicht, sagt das Känguru. Na schön, alle außer dir. Ich kratze mich am Bart. Bei mir fing das früh an, wenn ich so drüber nachdenke. Zum Beispiel haben mich meine Eltern gedrängt, die Schule nicht zu schmeißen, obwohl es mich hart gelangweilt hat. Habe ich dann auch nicht gemacht. Merkt man gar nicht. Haha. Und wie wirst du das neue Buch nennen? Fragt das Känguru. Doppelt so alt, halb so cool? Ach, guter Titel, aber nee. Zu ehrlich? Fragt das Känguru. Wie wär's mit Die Känguru-Krisen? Schlage ich vor. Da erklärst du, was alles schiefläuft. Wissen meine ehrliche Meinung? Ich zögere. Vielleicht, antworte ich vorsichtig. Lohnt nicht, liest eh keiner mehr Bücher. Ich sehe mich perspektivisch eher auf TikTok. Aha. Ich strecke mich und lasse durch die kleine Dehnung meinen Rücken knacken. Wie auch immer, was ja oft gemacht wird, sind so Prequels. Der Vorteil von Prequels ist, dass man schon weiß, wie es ausgeht, sagt das Känguru. Deswegen sind die auch nicht so unangenehm spannend. Wie wär's mit einem Buch über deine harte Jugend in Ost-Berlin? Beutelratte in der Platte. Das ist känguru-gehend. Oder wir machen Spin-offs, sage ich. Vielleicht ein Action-Kracher namens Not So Super Soldier Kapotke. Ich plädiere für eine Origin-Story über Hertha, wo sie von ihrer Kindheit erzählt, schlägt das Känguru vor. Titel: Sturzgeburt. Untertitel: Ich war ja auch schon das sechste Kind. Unsinn, widerspreche ich. Der Titel wäre natürlich: Du bist hart, ich bin Hertha. Klar, mein Fehler. Wir könnten auch einen Ratgeber veröffentlichen, in dem du Pseudo-Weisheiten verbreitest, schlage ich vor. Titel: Das Leben ist wie eine Schachtel Schnapspralinen. Untertitel: Manchen schmeckt's, anderen nicht. Das Känguru scheint skeptisch. Es holt Schnapspralinen aus seinem Beutel und wirft sich eine in den Mund. Was auch gerne gemacht wird, wenn einem nichts mehr einfällt, sagt Discount, ist dieselbe Geschichte, aber nochmal aus einer anderen Perspektive. Du meinst so wie bei den Evangelien? Frage ich. Nee, ich meine das erste Buch aus meiner Sicht. Also endlich die Kleinkünstlerchroniken? Ja, okay, scheiß Titel, sagt das Känguru. Aber die Idee, die du da hattest, ist echt super. Hä? Frage ich. Es war doch deine Idee. Ach, kein Wunder, dass ihr so gut ist. Pass auf. Ich schreibe das Ding und wir nennen es die Känguru-Perspektive. Himmel hilf, seufze ich. Aber das Känguru sitzt schon an der Schreibmaschine. Ding dong, ich klingele. Nichts passiert. Ich klingele noch einmal. Es dauert ziemlich lange. Dann öffnet ein verpennter Typ. Er blinzelt, guckt hinter sich, schaut die Treppe runter, dann die Treppe rauf, guckt geradeaus, scheint nicht gerade das hellste Glühwürmchen im Schwarm zu sein. Hallo, sage ich. Der Typ guckt nochmal nach links, nach rechts, auf die Uhr, dann wieder auf mich. Meine Herren, was alles frei rumlaufen darf. Hallo, sagt der Typ. Okay, bloß ein ernstes Gesicht behalten. Das wird niemals klappen, niemals. Oder doch? Wenn, dann hier, bei dieser menschgewordenen Kinderknete. Ich ziehe das jetzt durch. Ich bin gerade gegenüber eingezogen, sage ich und unterdrücke mit äußerster Willensanstrengung ein Grinsen. Wollte mir Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Der Typ nickt, verschwindet in seiner Wohnung und kommt mit zwei Eiern zurück. Vielen lieben Dank, sage ich und stecke die Eier in meinen Beutel. Hoffentlich gehen sie nicht wieder kaputt, wie letztes Mal. Das war vielleicht eine Sauerei. So, was fehlt mir noch? Salz, Milch, Mehl, Pfanne, Öl, Schneebesen, Rührgerät, Schüssel zum Mixen, Herd, Hackfleisch, aber eins nach dem anderen. Wenn ich alles auf einmal haben will, zeigt mir bestimmt sogar dieser offensichtlich intelligenzlimitierte Sitzsack den Vogel. Der hat doch ernsthaft Kling auf seine Klinge geschrieben. Ich ziehe das Blatt aus der Schreibmaschine und zerknülle es. Bin kein Fan von dem Konzept, sage ich. Nee, fragt das Känguru. Nee.